Sie hören ein Gespräch im Büro. Eine Frau hat Probleme mit ihrem Computer. Achten Sie dabei auf diese Nomen. Der Rechner. Der Bildschirm. Die Maus. Die Tastatur. Die Datei. Der USB-Stick. Der Speicherplatz. Der Ordner. Es beginnt. Jan, kannst du bitte mal kommen? Da stimmt was nicht. Ich bewege die Maus, aber am Bildschirm passiert nichts. Lass mal sehen. Über die Tastatur kann ich auch nichts machen. Am besten, du schaltest den Rechner mal aus und startest ihn neu. Und? Ja, jetzt geht er wieder. Aber er ist extrem langsam. So kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Präsentation bis morgen früh fertig haben. Ich glaube, ich nehme die Dateien mit und arbeite von zu Hause aus weiter. Kannst du mir vielleicht einen USB-Stick leihen? Ja, klar. Hier, bitte sehr. Danke. Ich hoffe, der Ordner ist nicht zu groß. Ah, prima. Der Speicherplatz reicht aus. Jetzt sage ich noch in der EDV-Abteilung Bescheid, dass die sich den Computer ansehen. Und dann gehe ich nach Hause. Gut, dann gutes Gelingen zu Hause und viel Erfolg bei deiner Präsentation morgen. Danke, auch für deine Hilfe.